Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Werner Müller, der erste Dirigent und Orchesterleiter des RIAS, hätte am 2. August seinen 100. Geburtstag gefeiert. Anlass genug für die Archive, an den in Berlin geborenen und am 28.12.1998 in Köln gestorbenen Müller zu erinnern. Werner Müller übernahm 1949 das neu aufgestellte RIAS Tanzorchester. Er prägte die folgenden 18 Jahre das musikalische Unterhaltungsprogramm des Senders, bevor er 1967 zum WDR nach Köln wechselte. Als Gast kehrte der Dirigent und Arrangeur mit seinem neuen Orchester gern zurück, zum Beispiel am 7. September 1975. Klaus Wirbitzki moderierte damals Werner Müllers Musikmagazin. In der vom RIAS übertragenen Veranstaltung im Konzertsaal der Hochschule für Musik hören Sie neben Müller und dem WDR-Tanzorchester unter anderem Mary Rose, Costa Cordalis, Ernst H. Hilbig und Achim Striezel. Viel Vergnügen! Zur internationalen Funkausstellung in Berlin präsentiert Ihnen Werner Müllers Musikmagazin Dampfradio auf Draht mit Betty Dorsey, Beate Hasenau, Mary Rose, Costa Cordalis, Ernst H. Hilbig, Reinhard May, Achim Striezel, den Rosi Singers und Werner Müller mit dem WDR Tanzorchester. Mann, da wäre auch ganz schön reingeflogen. Ich meine jetzt nicht, weil der Korridor so blank gebohnert war. Das war der nämlich nicht. Nee, nee. Wir sind bei Magdeburg, sind wir in ein Luftloch reingeknallt. Ich sah ihn, ich hatte den Magen noch zwischen den Zähnen. Da war das Flugzeug schon wieder 5 Meter höher. Bitte bleiben Sie auch während des Reiseflugs ganz locker angeschnallt. Was ein Glück, sonst hätten die längst eine Delle oben drin. Ich bin vielleicht mit dem Kopf da dran gebrasselt. Es ist furchtbar. Aber das hätte ich mir auch denken können, das ist ja auch ganz klar. Wer in der Autobahn Löcher hat, der hat auch in der Luft Löcher. Ne? Obwohl, wenn ich ganz ehrlich sein soll, der richtige Unterschied ist mir ja nun doch nicht aufgegangen. Als wir über Hannover in ein kapitalistisches Loch reingeknallt sind, sind wir eigentlich genauso durchgeschüttelt worden wie hier im volkseigenen Loch. Ne? Ja. Da sollen wir noch mal einer was sagen über zweierlei Staaten. Ich sage nichts. Loch ist Loch und wenn es ein Staatsloch ist. Nee? Ja. Ich wollte an und für sich wollte ich ja eigentlich mit dem Wagen anreisen. Ja, aber das ist dann gescheitert wegen der Ernährung. Wissen Sie, mein Arzt hat mir Gänsefleisch verboten und die Jungs an der Zonengrenze, die sagen doch immer, Gänsefleisch mal einen Kofferraum aufmachen. Irgendwie liegt ihr doch jetzt bald da. Ihr habt ihn auch nicht gesehen. Kinder, Junge, dieses Berlin hier, also das ist ein Gefühl, wenn man zum ersten Mal hier in Berlin ist, so aus der Provinz, ne? Das ist falsch, die Provinz ist ja jetzt die Bundesrepublik, ne? Das ist auch wieder falsch. Für die Berliner ist ja die Provinz Bundesrepublik immer noch Westdeutschland, ne? Ich habe hier einen Bekannten, der sagt das immer, der hätte mich an für sich abholen sollen, aber der wird wohl Quassel gehabt haben mit irgendwas. Das ist, aber trotzdem Berlin, also der, hat einem da alles, ich meine, Sie können das nicht so merken, Sie sind öfter hier, ne? Aber wirklich, was einem da sich alles aufdrängt, richtig, ne? Diese ganzen Sachen, was da alles zu diesem Namen Berlin gehört, dieses Olympiastadion, ne? Dann der ureigene Dialekt. Das herrliche Bier, ne? Das Oktoberfest, einen Kuhdamm haben sie hier auch. Ne? Und wenn die jetzt noch eine richtig schöne abgebräunte Leberkäse mit Zwiebeln haben, dann kann ich sagen, ich bin ganz verrückt nach dieser Weltstadt mit Herz. Alle Leute! Also auf meinen Bekannten bin ich ja nur wirklich gespannt, wirklich, ja? Der kann wahrscheinlich nicht bis drei zählen, der Junge. Sechs? Sechs, halt, nein, wieso denn sechs? Ich habe sechs gesagt, weil Sie fünf gesagt haben. Ja, weil Sie vier gesagt haben. Nein! Nein! Nein, ich habe ja nicht vier gesagt, ich habe gesagt wir. Dann sind wir es ja, die aufeinander warten. Machen Sie doch keinen Ärger, wir haben uns ja doch noch gefunden. Ja, er hat sich Eis gekauft. Da freue ich mich ja wirklich, darf ich bitte meine Blumen überhalten. Ich auch, von ganzem Herzen. Dankeschön. Da freue ich mich. Ja. Nein, das ist ja klasse. Sagen Sie mal, drehen Sie sich doch mal um, ja? Ja. Halt, nein, so doch nicht, nein. Ja? Ich hätte Sie ja beinahe nicht erkannt. Wieso? Sie sehen ja nicht aus wie ein Tourist. Sie meinen hier wegen dem Anisplätzchen und wegen der Ringelsocken? Ja, naja, sagen Sie mal, wo haben Sie denn das her? Trägt man das jetzt in Westdeutschland? Nee, ich denke hier in Berlin, weil ich sehe das immer bei den Hertha-Fans, wenn sie zum Heimspiel der Fortuna nach Düsseldorf kommen. Ah! Habe ich gedacht, du passt ein bisschen an, ne? Von der Ecke kommen Sie aber trotzdem herzlich willkommen in Berlin zur internationalen Rundfunk- und Fernsehausstellung. Ja. Also was haben Sie denn da hier? Ja, da schreibe ich mir immer finanzamtsseitig irgendetwas auf, ne? Na, aber sag mal, wo kommen Sie denn her? In Berlin schreibt man noch nichts auf. In Berlin schreibt man ab. Kommen Sie mal hier vor, wenn ich Ihnen überreichen darf. Dankeschön. Damit ist es schon wieder in Einheit. Berlin rief und alle kamen. Die einen mit dem Flugzeug, dann mit dem Auto, die dritten auf Spesen. Das sind dann die Herren, die trifft man auch an Regentagen vormittags um 12 am Kudamm noch mit Sonnenbrille. Apropos Laufen, wer auf der Funkausstellung gewesen ist, wird wahrscheinlich festgestellt haben, ein neuer Besucherrekord stets ins Haus. Und irrsinnig interessiert sind natürlich alle Gäste, da bleibt kein Prospekt liegen, da ist alles weg. Alles Fachtechniker wahrscheinlich. Für uns, als es hieß, Werner Müllers Musikmagazin findet diesmal in Berlin zur Funkausstellung statt, wir waren natürlich ein bisschen nervös. Man weiß, Ihnen, meine Damen und Herren, geht ein großer Ruf voraus. Das Berliner Publikum, sagt man, ist kritisch, ist sachlich, aber doch begeisterungsfähig. Und Werner Müller sagte, wir machen ganz einfach, wir bringen das Dampfradio auf Draht. Als Gastgeschenk, musikalisch, geht's auch gleich los. Werner Müller hat in den Hitparaden geblättert, hat für Sie die Hits der Saison rausgesucht. El Bimbo, If, das ist der Song von Telly Davalas mit der Glatze. Bei uns ist es Heinz Schachtner mit der Trompete. Danach kommt dann Paloma Blanca. Werner Müller mit dem WDR-Tanzorchester und den Rosi-Singers im Werner Müller Big Band Sound. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Talk, talk, bitte nehmen Sie doch Platz. Talk, talk, hier an diesem runden Tisch. Talk, talk, gleich ertönt der erste Satz. Talk, talk. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir melden uns heute Abend wieder zu einer neuen Folge von Je später der Abend, je dümmer die Gäste. Bitte nehmen Sie noch bitte Platz, nehmen Sie noch bitte Platz. Wir melden uns direkt vom Gelände der Funkausstellung und halt, umdrehen, lieber Mann. Hier ist das kleine Kasperle-Theater. Ja, ja, und neben mir sitzt Herr Ernst. Ja, ja. Könnten Sie mir vielleicht Ihren Namen sagen? Ja. Sind Sie zum ersten Mal in Berlin? Ja. Oder waren Sie schon öfter mal hier in Berlin? Tja, Also, unser Gast aus Düsseldorf sagt, dass Berlin für ihn kein unbetretenes Pflaster ist, nicht wahr? So kann man das doch sagen. Ja, ja. Wenn Sie vielleicht unseren Hörern und Sehern einmal jetzt vielleicht in ganz kurzen Sätzen Ihre Eindrücke von Messegelände beschreiben könnten, das wäre... Ja, also... Halt, damit wir uns nicht missverstehen, Sie sollten nur ganz kurz Ihren Eindruck hier von der Messe beschreiben. Ja. Ja. Sehen Sie, unser westdeutscher Gast sagt. Ja. Oh. Verzeihung, vorsichtig. Unser Gast aus Westdeutschland sagt gerade, dass er sich in der alten deutschen Hauptstadt sehr wohl fühlt, dass er also darauf brennt, die Vielzahl der Museen zu sehen, dass er mindestens eine Theateraufführung, wenn nicht sogar zwei, besuchen wird. Und dass er natürlich verrückt drauf auf das Nachtleben von Berlin ist. Ich weiß, so haben Sie es doch eben ungefähr gesagt, ja? Kann man das so sagen? Ja? Ja! Ja, klar, und jedes Wort einzeln. Na wunderbar, sehen Sie. Und da darf ich Sie, bitten Sie gleich mit unserer Göttin, mit unserer Fortuna, mit unserer Glücksgöttin auf Du und Du zu stellen. Bitte halt, Moment, behalten Sie doch Platz. Ja, stellen Sie sich gleich auf Du und Du, denn der erste Preis, ja, in unserer Talkshow ist etwas ganz Besonderes, ja. Hallo, hallo, hallo. Ich merke, Sie ahnen es schon. Ja, ich weiß doch, was in Berlin los ist. Nicht wahr? Denn jeder hat einmal das Recht, in unserer Talkshow ihr einmal in die Tombola zu fassen. Moment mal, was denkt ihr, was man meine Frau erzählt? Wenn ich hier mitten in aller Öffentlichkeit einer wildfremden Dame zack in die Tombola gehe. Halt, Sie verstehen mich ja völlig miss. Nehmen Sie doch bitte wieder Platz, ja? Sie verstehen mich ja völlig miss. Nein, also ich werde Ihnen zuerst mal die Quizfrage, die Frage, um die es überhaupt geht, heute Abend hier stellen. Ja. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind 2 Tage in dieser Stadt. Ja. Ja, und es gefällt Ihnen. Ja. Nehmen wir mal an. Ja, nee, doch. Hallo, hallo. Ja. Na, und Sie wollen noch um 2 weitere Tage... verlängern. Ja? Ja, wie viele Tage sind Sie denn insgesamt hier in Berlin? Na, Dalli, Dalli. Was? Na? Das ist jetzt die Glücksfrage. Die Uhr läuft. Ja, Moment, kann ich bitte nochmal die Frage haben? Ja, ja, natürlich, ich bin nochmal die Frage. Also ich bin 2 Tage bis hier, ne? Ja, natürlich, Sie sind 2 Tage hier. Ich hier. Das gefällt Ihnen. Gefällt mir. Jawohl, und Sie wollen noch einmal um zwei Tage verlängern. Verlängern? Ja, wie viel? 4 Tage sind Sie insgesamt hier? Ja. Na? Na? Das kann ich ja direkt im Kopf ausrechnen. Ja. Das wären also die ersten 2 schon mal per se. Ne? Abo. Und dann muss man auch die neue Mehrwertsteuer denken. Also das ist so quasi so um die 5 rum. Ach, bravo, richtig. Bravo, damit haben Sie den ersten Mal, bitte Applaus. Applaus, Applaus für ihn. Danke, damit haben Sie ja... Damit haben Sie den ersten Preis des heutigen Abends hier echt gewonnen. Und der erste Preis ist... Na? Eine Hostess, die Sie auf Ihrem ganzen Berlin-Aufenthalt betreuen wird. Jawohl! Halt! Das ist ja ein Überschuss. Wunderbar. Und das ist unser erster Preisträger. Der ist ja richtig niedlich. Ja. Wo kommen Sie denn her? Aus Düsseldorf. Ja. Düsseldorf? Ja. Das ist so die Stadt, wo es den scharfen Senf gibt. Ja, aber nur der Senf. Ja, und die schönen. Und die schönen Männer. Ich erinnere mich nur an das Reiterstandbild von Jan Wellem. Ja. Der ist ja schon ein paar Tage tot. Nee. Na. Nur reden Sie mal nicht so viel, Sie sind ja auch schon ein bisschen eingesegnet, wa? Hoffentlich ist der Glückspokal kein Wanderpokal. Bitte nehmen Sie Platz, Fräulein Beate, in der Mitte ja, natürlich. Man sagt ja auch von Düsseldorf, es sei der Schreibtisch des Ruhrgebietes, ne? Ja, also... Also, ja, besser würde man sagen, der Hosentisch des Ruhrgebietes. Ne? Ach, wieso? Trägt das Management dort jetzt den Nadelstreifen Knie umspielt? Nee, aber weil man da zuerst merkt, wenn ein neues Konjunkturprogramm wieder mal in dieselbe gegangen ist. Ne? Ja. Ja, also weiter in unserer Talkshow. Ja, weiter. Sie, Rundfunkausstellung, wenn ich noch kurz mal resümieren darf. Moment mal, wenn Sie hier auf offener Bühne resümieren, gehe ich aber so lange raus hier. Nein, halt, Moment, das ist alles ganz anders. Bleiben Sie noch sitzen, das geht ja ganz schnell. Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, Rundfunkausstellung. Das ist ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück Rundfunkgeschichte, ein Stück... technischer Geschichte, ein Stück Gesellschaftsgeschichte. Ja, Moment mal, Mann, nun sagen Sie doch gleich, dass Sie die Gebühren erhöhen wollen. Nein. Ja, yeah. Jetzt muss ich Ihnen aber echt mal ein Kompliment machen. Sie haben sein Stückwerk ganz schön schnell durchschaut. Als Berliner hört man ja das Gras wachsen, nicht? Ja, das kann ich mir richtig vorstellen, Fräulein. Das ist ja auch, weil Sie ja gewissermaßen quasi, ich meine, also auch... Auch politisch, ne, sozusagen von allen Seiten ja eigentlich. Ne? Oh, als Kind dieser Stadt ist man ja von Geburt an bilateral. Ja? Yeah. Sieh, jetzt fangen Sie aber langsam an, den guten Eindruck, den ich von Ihnen hatte, so langsam zu verwischen. Sehen Sie, Und das ist genau der Punkt, wo der Funke der Funkausstellung überspringt. Denn wir wollen ja möglichst jeden Einzelnen von Ihnen mit unseren Sendungen erreichen. Jeden Einzelnen? Aha! Jetzt ist mir auch klar, warum die Arbeiter auf dem Flughafen all immer die Kopfhörer anhatten. Ne? Das ist ja das Stichwort Kopfhörer, natürlich. Sehen Sie, Rundfunkausstellung, das ist der Weg vom Kopfhörer zum Kopfhörer. Was früher monoton gesendet wurde, gestern Stereophon, wird heute... Quadrophon. Nein, was... Quadrophon. Ich wusste, so was ähnlich. Ja, das ist nämlich die Situation, wo der Ton von allen Seiten kommt, wenn man in der Mitte steht. Quadrophon, das ist... Also wenn der Funken zu einem Teppich der Töne wird, auf dem man sich ausbreiten kann. Quadrophonie, das ist der Ohrwurm im Wellensalat. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke, immer wieder Dank. Sagen Sie mal, reden Sie eigentlich immer so viel? Ja, natürlich. Wir Funkleute haben eine permanente Motivation. Ich bin mal ehrlich gespannt, wie dem seine Doktor das wieder wegkriegen will, wa? Danke für Beate Hasenau, Ernster Helwig und Achim Striezel. Ich darf Ihnen einen Künstler ansagen, der Ihnen eingefallen wird, Costa Cordalis. Deine Augen und kann es kaum glauben, du hast ja geweint, du hast ja geweint. Die Liebe deines Lebens vorbei und vergebens, du hast nur geträumt, du hast nur geträumt. Du musst vergessen, drum komm mit mir. Yep. Heute Abend spielen die Gitarren. Yep. Und unterm Sternhimmel sind wir zwei und so nah. Und was bisher nur Träume waren, das wird auf einmal alles wahr. Bella, bella, bella, blue, hör doch zu, bleib heute noch nicht allein. Yeah. Denn ein Mädchen so wie du, bella, blue, darf doch nicht traurig sein. Oh, bella, bella, bella, blue, hör mir zu, was mein Lied dir erzählt. Wenn ein Mädchen so wie du, Bella Blue hat mir immer gefehlt. Es muss in jedem Leben Enttäuschungen geben, so ging es auf mir, so ging es auf mir. Nach all den dunklen Stunden habe ich dich gefunden, nun bleib ich bei dir, nun bleib ich bei dir. Schenk mir Vertrauen, sag ja zu mir. Heute Abend spielen die Gitarren, yep. Und unterm Sternhimmel sind wir zwei und so nah. Und was bisher nur Träume waren, das wird auf einmal alles wahr. Bella, bella, bella, blue, hör mir zu, bleib heute Nacht nicht allein. Yep. Mädchen, so wie du, Bella Blue darf doch nicht traurig sein. Oh, Bella, Bella, Bella Blue, hör mir zu, was mein Lied dir erzählt. Denn ein Mädchen, so wie du, Bella Blue hat mir immer gefehlt. So wie du, Bella Blue hat mir immer gefehlt. Wenn ein Mädchen so wie du, Bella Blue hat mir immer gefehlt. Hey! Dankeschön. Oh! forse costrò ma su gli addio. La sera che è mena naga è stuma pti nasci. Dankeschön. Verzeihen Sie bitte. Schön, wenn ich Sie. Ja. Wissen Sie zufällig, wo hier das kalte Buffet ist? Ja, natürlich. Das ist da hinten, ja, da hinten, wo es die heißen Würstchen gibt. Ah ja. Ja. Wie ist es denn? Naja, es geht. Es geht. Also ja, natürlich. Das Buffet bei der Schallplattenindustrie. Bei dem Empfang heute Morgen, das war viel besser. Heute Morgen konnte ich noch gar nicht, da waren wir noch schlecht von gestern Abend. Wieso, wo waren Sie denn? Na, beim Empfang der ernsten Musik. Ah, interessant. Ja, was gab's da? Forellenquintett, wo ich doch überhaupt gar keinen Fisch mag. Ich mag auf den Tod keinen Fisch leiden. Quintett hatten Sie bestellt. Was ist gekommen? 5 Mann. Also es ist... Das kann uns ja hier überhaupt nicht passieren. Hier ist ja der Empfang der ARD. Ach du meine Güte, da gehe ich doch am besten gleich wieder. Halt, wieso denn? Warum denn? Wie ich die kenne, da wiederholen die doch aus Sparsamkeitsgründen die belegten Brötchen von gestern. Das war so schlimm, ist es ja nur auch wieder nicht. Haben Sie eine Ahnung? Im Oktober wird das ZDF höchstwahrscheinlich die Wetterkarte vom September wiederholen. Das geht ja überhaupt nicht. Und im Dezember ist bei der ARD überhaupt kein Geld mehr da. Ach, und dann? Dann wird die Verwaltung direkt gesendet. Darf ich Ihnen das sagen? So sieht es nämlich. Oh, ja. Haben Sie eine Eintrittskarte? Ja. Einladung? Ja. Nein. Einladung? Ja, wir brauchen ja eine Zweiladung eigentlich. Ja, eine Zweiladung. Ja, wir sind ja zu zweit, nicht? Ja. Ach, jetzt erkenne ich Sie erst. Sagen Sie, sind Sie nicht der? Jawohl, genau der sind wir. Ja, vom Münchner Komödchen? Ach was, nein, das wäre ja von den Berliner Lach- und Stachelschwein. Ja, natürlich richtig. Wisst ihr, ich kenne mich mit den Schlagersängern nicht so aus. Kommen Sie bitte weiter, kommen Sie. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Moment mal, was ist denn hier? Meine Plastiktüte. Ja, Ihre Plastiktüte. Ich glaube, jetzt geht's los. Das ist meine Plastiktüte. Unverschämtheit. Da gibt es überhaupt kein Verdurst. Meine Plastiktüte. Denken Sie, ich laufe hier von Empfang zu Empfang, nur damit Sie mir dann schlussendlich auch noch meine Plastiktüte klauen. Aber meine Herren, bitte beruhigen Sie sich. Was heißt, beruhigen Sie sich? Der hat sie doch schon in der Hand. Ja, aber ich nehme doch an, es handelt sich hier nur um Prospekte. Und ich meine, die lassen sich doch wiederbringen, nicht? Hallo. Ja, die Prospekte von dem Herrn kenne ich, ja. Zwei Grillhähnchen von AEG, ausgebeizten Lachs von Telefunken, ja, Kräuterbutter von Siemens und dann noch angebratenes Tartar vom russischen Fernsehen. Oh Mann, entschuldigen Sie mal, ich glaube, Ihr Transistor tickt falsch. Sie sind hier auf der Funkausstellung und nicht auf der Grünen Woche. Dass die Balken sich biegen. Geräucherte Aal in zerlassener Butter. Das klingt wie ein Rezept von meiner Mutter. Halbierte Gänsebrust gespickt. Dass das Volk daran erstickt. Hummercocktail à la Meier. Mein Gott, ist das alles teuer. Die stimmt günstig, Shampoos trocken im Römerglas. Denn nur so macht die Ausstellung richtig Spaß. Entschuldige bitte, wenn ich Wunderbar. Den Moment aufhalte. Jetzt habe ich plötzlich zwei Tüten. Nein, ich wollte Sie nur bitten. Haben Sie vielleicht in Ihrer Plastiktüte zufällig noch Platz für zwei Flaschen Wein, eine Flasche Unterberg, ein gegrilltes Hähnchen, zwei Pizza ja und etwas Waldorfsalat? Aber für Sie ist in meiner Tüte immer Platz. Herzlichen Dank, sehr freundlich. Unser nächstes Stichwort, Rundfunkorchester. Meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie sich an das Bild vom Foxhaus am Potsdamer Platz, das Studio, ein großes Wohnzimmer, Decken an den Wänden und das Mikrofon, das war dieser berühmte kleine schwarze Kasten an vier Drähten und das Orchester, das war Geige und das Pianoforte. Man hat sich gewundert, dass überhaupt etwas im Detektor zu hören war. Heute ist das natürlich ganz anders. Wir haben 32 Mikrofone, fast 10.000 Meter Kabel verlegt und, naja, Sie hören es ja. Es geht trotzdem manchmal nicht ganz richtig. Ja, der Rundfunk wurde größer und damit wurden die Orchester größer. Berühmte Namen, Sie werden sich erinnern, Bernhard D.T., Barnabas von Gezi und dann kam Werner Müller natürlich. Ja, es ist immer, man sagt, ein Sänger ist immer so gut wie das Orchester, von dem er begleitet wird, wie der Dirigent. Ich darf sagen, unter Werner Müllers Taktstock haben die Großen des Showbusiness alle gesungen. Ein besseres Kompliment kann man ihm wohl nicht machen. Und nun habe ich die große Freude, Ihnen eine kleine, zarte Künstlerin ansagen zu dürfen, die einen großen Namen im deutschen Showbusiness hat, Mary Rose. Each girl he passes goes When he walks he's like a samba That swings so cold and sways so gentle That when he passes each girl he passes goes Oh, but I watch him so sadly Can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, I smile, but he doesn't see, but I watch him so sadly. Can I tell him I love him? I would give my heart gladly, but each day when he walks through the sea. passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He just doesn't see. Sicher genauso gegangen sein, so mit 14, 15 waren sie mal unglücklich verliebt und ich hatte auch so eine unglückliche Liebe und dieser Junge hieß Matthias und von dem möchte ich jetzt gerne singen. Es scheint 100 Jahre schon her. Die Ferien, die Dünen, das Meer. Wir waren beide Kinder und hatten eine Burg aus Sand gebaut. Wir waren ganz allein auf der Welt und du warst mein heimlicher Held. Zum Kinderball am Sonntag, da gingen wir als Bräutigam und Braut. Oh, oh, Matthias, Matthias, das ist schon 100 Jahre her. Oh, oh, Matthias, Matthias, wie schön, wenn es noch heute so wäre. Wir wanderten mit bunten Lampions durch den Mondschein am Strand. Beim Feuerwerk hatte ich Angst, da nahmst du meine Hand. Oh, oh. Matthias, das ist schon 100 Jahre her. Oh, oh, Matthias, Matthias, wie schön, wenn es noch heute so wäre. Und heute sitzen wir am Kamin. Wohin ist der Sommer, wohin? Die blauen Kinderträume, die flogen wie ein Luftballon davon. Das ist schon 100 Jahre her. Oh, oh, Matthias, Matthias, wie schön, wenn es noch heute so wäre. Wir wanderten mit bunten Lampions durch den Mondschein am Strand. Beim Feuerwerk hatte ich Angst, da nahmst du meine Hand. Matthias, das ist schon 100 Jahre her. Oh, oh, Matthias, Matthias, wie schön, wenn es noch heute so wäre. Oh, Sie nun schon mal hier in Berlin sind, nicht wahr? Sagen Sie mir doch bitte, was soll ich Ihnen denn so Besonderes zeigen? Was möchten Sie Besonderes sehen? Besonderes? Ja. Also, wissen Sie, der angeheiratete Schwager von meiner Schwester zweiten Grades, ne? Ah, ja. Der kannte sich ja in Berlin richtig gut aus. Ne? Oh, war der Berliner? Der hieß Hermann Josef Schmitz, den müssten Sie eigentlich kennen. Schmitz? Nein, tut mir leid. Sie kennen den Hermann Josef, ne? Nein. Das sind doch keine richtigen Berliner, in Düsseldorf kennt jeder jeden. Ja. Wohnt der noch hier? Nee, der hat ja nie hier gewohnt. Ja, wieso? Sie haben eben gesagt, dass er sich in Berlin gut auskennt. Ja, der ist während des Krieges, ist er hier mal durchgefahren, ne? Aha. Ja, und da hat er mir gesagt, Herr Hilbig hat er mir zu... Nee, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wir haben uns geduzt. Ernst hat er zu mir gesagt. Das heißt Ernst, ne? Ja. Ernst hat er mir gesagt, wenn du mal nach Berlin kommst, vergiss nicht, dass du dir den Anhalter Bahnhof anguckst. Oh, nein, also das tut mir ja nur wirklich leid. Was ist denn los? Ja, der ist ja leider abgerissen. Was, Sie haben da? Der ist ja ab. Der Anhalter Bahnhof abgerissen? Rissen, ja. Naja, macht sich nichts draus, dafür haben wir ja in Düsseldorf noch einen Bahnhof, ne? Ja, nur sagen Sie mir doch bitte, also, sagen Sie mir doch bitte jetzt, was ich Ihnen jetzt zeigen soll. Ah, ja. Da gibt's ja noch so viele Dinge. Ja, klar, da gibt's ja noch so viel. Ja, fällt mir ein hier. Also... Der Bruder von meinem Vater väterlicherseits. Ja. Ist der auch mal im Krieg durch Berlin gefahren? Nein. Aber der hat immer zu mir gesagt, Ernst, wenn du mal nach Berlin kommst, musst du dir unbedingt die Nordkurve von der Avus angucken. Ah. Ja, Caracciola. Oder Bernd Rosemeyer. Nein, hörst du doch auf. Nein. Ich habe das ja oft im Radio gehört, aber ich möchte mal sehen, wo das so ist. Ja, aber das war. Ist ja alles peinlich. Nee, ja, so. Doch. Die musste ja leider auch abgerissen werden, die Nordkurve. Ja, aber dafür haben wir ja unsere großartige neue Stadtautobahn überall hin. Ach, die haben sie auch abgerissen. Und jetzt haben sie eine Stadtautobahn überall hin. Ja. Ach nee, wissen Sie, Stadtautobahn haben wir in Düsseldorf auch, aber die geht bei uns ja bis München, ne? Ja, nee, Stadtautobahn ist jetzt im Moment eher das Zustand. Ja. Wissen Sie was, in dem Moment fällt es mir ein. Was? Ja, es fällt mir ein. Na? Ich habe eine Idee. Ich werde halt, so... Moment, jetzt fällt mir doch noch was ein, was ich gern sehen möchte. Ja? Jawohl, weil ich davon auch so viel gehört habe, weil... Das haben wir so oft, haben wir das im Radio gehört, so wenn die Reportagen waren. So. Ja. Ich möchte so furchtbar gerne mal Ihren Sportpalast sehen. Nein! Das ist jetzt so verrückt werden. Kommen Sie mal jetzt mal ganz ehrlich. Welcher Schwippschwager hat Ihnen das wieder erzählt? Das ist ja... Ich merke schon, den haben Sie auch abgerissen. Was müssen die Abreiseunternehmen hier gut dran sein? Ja, nur, also... Oder hat die Stadt da den Finger mit drin? Ich meine, vielleicht wollen sie auch eben, dass das Ganze hier schön frei wird. Was? Nein, pass auf. Der das ist heißt doch immer freies Berlin. Ja, vielleicht ja. Ja, recht. Aber sagen Sie, was heißt denn hier überhaupt Sportpalast? Ich kann Ihnen dafür die Deutschlandhalle bieten. Ach nee. Nee, ist gut. Wir haben da in der Nähe von Düsseldorf die Krugerhalle, die ist größer und ist auch nicht so. Ja, pass auf, ich komm noch mal. Ja, na, es wird doch möglich. Ja, klar. Wenn ich komme noch mal auf meine Idee zurück. Ja? Ich komme noch mal auf meinen Einfall zurück. Na? Ja, ich führe Sie heute Abend mal richtig aus. Was? Ja. Sie meinen so hier, fidalalala und... Zing, rassa, kacke, Sie meinen so richtig einen Schwurfen, wie Sie hier so sagen? Genau. Wahnsinn! Das ist ja eine dufte Idee. Da trifft mich ja wirklich Ihr Vorschlag direkt mitten ins Lustzentrum. Da sind Sie bei mir ja überhaupt an der richtigen Adresse. Wissen ist Sie, das wahr? Wir machen heute Abend einen richtigen Traum. Jawohl, ein Fass auf. Genau. Und da lasse ich auch mal ruhig 5 Mark springen, da bin ich an Tier drin. Ah, bravo. Ich freue mich. Ja. Da gebe ich so eine richtige Party an der Würstchenbude, verstehst du? Nein, das gibt's ja gar nicht. Nee, passen Sie mal auf, wo ich mal hin möchte. Ja. Aber nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Nein. Ich möchte so furchtbar gerne mal hin. Ja, sagen Sie es doch schon. Wo, nicht, dass uns hier einer zuhört, aber ja. Ich glaube, wo die Damen die Jungs ansprechen. Also, ja. Nee, nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich bin zwar Karnevalist, aber außerhalb der Session reißt man sich ja zusammen. Aber ich meine, wenn man so mal hin... Diskretion, Ehrensache. Ich weiß ganz genau, was Sie wollen. Ja? Ja. Sie möchten, dass Sie mal von einer Tante aufgerissen werden, statt umgekehrt, nicht wahr? Also, aufgerissen, wissen Sie, ich habe nur den einen... weil ich ja nur den einen Anzug mit habe. Ne? Nein, brauchst du ja gar keine Sorgen. Dafür haben wir ja ganz heiße Schuppen hier. Ja? Das ist also möglich? Na. Passen Sie auf, ich möchte mal in so ein richtiges, typisches Berliner Balllokal. Ich hab da eine alte Bekannte. Da gibt's ja hier. Sachen. Ich hab ein Bild von ihr hier. Und die hat mir seinerzeit, hat die mir gesagt, ja? Geh mal in Walterschens Ball. Nein! Gibt's doch nicht! Jetzt sagen Sie mir ganz ehrlich, haben Sie das etwa auch abgerissen? Ach was, das haben wir nicht abgerissen! Das haben wir saniert! Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Werner Müllers Musikmagazin, eine öffentliche Veranstaltung des RIAS Unterhaltungsprogramms vom 10.09.1975. Werner Müller, der Gründungsdirigent des RIAS Tanzorchesters, hätte am 2. August seinen 100. Geburtstag gefeiert. Am kommenden Samstag erinnern wir an dieser Stelle an den amerikanischen Soldatensender AFN Berlin. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie's gut. Thank you.